Heiner Müller, geboren 1929 im sächsischen Eppendorf. Sie gelten als der bedeutendste Dramatiker seit Brecht. Und da fangen die Probleme schon an. Deutschlands, der DDR oder der Bundesrepublik. Ein Dramatiker, der in beiden Teilen des geteilten Landes eine große Karriere hatte, eine enorme Wirkung ausübte und der doch das Ende seines Traumes miterleben musste. Am 4. November 1989, Herr Müller, ereignete sich hier in Berlin, unweit Ihrer Wohnung, am Alexanderplatz, eine eigenartige Geschichte. Die Schriftsteller und Künstler versammelten sich, um die DDR zu retten. Oder zumindest eine andere, bessere DDR zu schaffen. Unter den Rednern, die damals redeten, auch Christa Wolf, die da das Wort vom Wendehals prägte, aber auch Heiner Müller. Als sie auf das Podium stiegen, begrüßte sie ein Pfeifkonzert. Ihre Rede ging unter in Buhrufen. Was war damals passiert? Ja, diese Veranstaltung war organisiert zunächst von Schauspielern des Deutschen Theaters, und andere kamen dazu. Die war abgesprochen mit der Polizei, es war also sehr gut abgesichert. Dann waren da 500.000 Leute angeblich, ich habe sie nicht zählen können, die hören wollten, was wir zu sagen haben. Die erste Schwierigkeit war, ich wusste nicht, was ich da soll, ich wusste nicht, was ich da sagen soll. Weil ich konnte diese Euphorie nicht teilen und dieses Bedürfnis nach Befreiungsrausch, was diese 500.000 Leute hatten. Ich wusste einfach nicht, was ich da sagen soll. Ich hatte mir überlegt, vielleicht lese ich einen Text von Brecht vor. Das ist so ein Kommentar aus dem Fazer-Material, Fazer.com. Also die Aufforderung an Staatsmänner, den Staat herauszugeben, weil der Staat sie nicht mehr braucht. Das kam mir dann plötzlich ganz absurd vor und auch peinlich, so einem sterbenden Löwen noch einen Tritt zu geben, wie gut immer der formuliert ist. Ich wusste einfach nicht, was ich machen soll. Und dann musste ich 2 oder 3 oder 4 Stunden sogar warten auf meinen Auftritt. Es gab eine Liste. Und da kamen 2 oder 3 junge Leute zu mir, die hatten einen Aufruf formuliert zur Gründung freier Gewerkschaften in Erwartung kommender Lohnkämpfe und Probleme. Und die fragten mich, ob ich diesen Text für sie vorlesen könnte, weil sie keine Redegenehmigung gekriegt hatten. Sie waren nicht auf die Liste gekommen. Die Liste bestand aus Prominenten, also privilegierten Schriftstellern, bis Markus Wolf, der da auch als Schriftsteller auftreten wollte, aber natürlich nicht als Schriftsteller gesehen wurde. Auch Schabowski war dabei. Gut, ich habe dann diesen Aufruf vorgelesen. Ich habe einen kleinen taktischen Fehler gemacht, weil ich in diesen 4 Stunden Wartezeit natürlich einigen Alkohol getrunken hatte, um das zu überstehen. Und ich habe nicht gewartet, bis der Moderator mich vorstellte. So erschien da eine dunkle Gestalt in einem dunklen Trenchcoat mit Sonnenbrille, einer dunklen Brille. Man kannte mich nicht. Und ich war in der DDR nicht sehr bekannt, jedenfalls mein Gesicht kaum, weil ich kaum im Fernsehen vorgekommen war. Eigentlich im DDR-Fernsehen überhaupt nicht. Und deswegen war ich schon fremd, und dann las ich da plötzlich etwas gegen den FDGB, gegen Gewerkschaften. Und da gab es offenbar so einen Block der Stadtsicherheit auch. Das wirkte organisiert, also die ersten Zwischenrufe, die ersten Puis, und das verteilte sich dann. Als ich runterkam vom Podium, sprach mich ein alter Mann an, der war vielleicht 70, 75, und sagte, das war nicht fair, also der Angriff auf den FDGB. Hatten Sie da Angst? Kann ich nicht sagen, nein, ich glaube nicht. Nee, es hat mich etwas verblüfft, also diese einhelligen Proteste oder scheinbar einhelligen Proteste. Aber es war eigentlich ein gewohnter Vorgang. Ich habe nie mit viel Beifall gelebt. Also das war nicht das Problem. Mein Problem war eben nur, ich fühlte mich völlig deplatziert in dieser Situation, weil ich die Illusion nicht hatte und nicht teilen konnte. In diesem Fall war auffällig, alle versammelten sich. Ist das vorher per Absprache geschehen? Haben Sie sich angerufen? Ist einer besonders aktiv gewesen? War es das Gefühl, auch wenn Sie es selber nicht teilten, in letzter Minute retten, was zu retten ist? Einmal organisiert war es von Schauspielern. Das ging aus vom Deutschen Theater. Es gab im Deutschen Theater eine Versammlung, also was heißt Versammlung, eine Veranstaltung mit vielen Rednern, Schauspieler. Da wurde zum ersten Mal der Walter Janka vorgestellt, der las aus seinem Buch. Der Güsi hat gesprochen. Ich habe auch irgendwas gesagt. Das war zunächst eine Veranstaltung der Schauspieler des Deutschen Theaters. Und da wurde dann dieses Projekt erfunden, der Demonstration und der Veranstaltung auf dem Alexanderplatz. Mhm. Das ging von da aus. Und dann wurden einfach Leute angerufen. Sie haben, ich glaube, Sie würden vielleicht sogar sagen, die Chance gehabt oder das Privileg gehabt, selbst diesen dramatischen Untergang des Staates mitzuerleben. Wie haben Sie ihn buchstäblich miterlebt? Wie war das in der Nacht zum 9. November? Haben Sie das erfahren, dass die Mauer geöffnet wird, oder haben Sie geschlafen? Naja, das war wie immer eigentlich bei solchen großen historischen Ereignissen, erlebt man das meist sehr trivial und den trivialen Aspekt. Ich weiß nicht mal mehr, ob ich was gehört hatte davon. Ich musste am nächsten Morgen sehr früh nach Tegel, um nach New York zu fliegen. Mhm. Und da kam ich an die Grenze, Grenzübergang Robert-Koch-Platz. Und da sah ich, was passierte. Und ich Sie sahen fast, die Massen der Menschen. Ich habe fast mein Flugzeug verpasst. Das war also der triviale Aspekt dieses historischen Ereignisses. War das das, was Sie empfanden, dass Sie jetzt Ihr Flugzeug verpassen? Oder? Das war eine sehr starke Empfindung. Ja. Ja. Mhm. Ja, weil den nächsten Flug hätte ich selbst bezahlen müssen. Mhm. Sehen Sie ein oder erkennen Sie ein Problem in dem Sachverhalt, der sich darin ausdrückt, dass einer der großen Schriftsteller des Landes eine Reise nach New York unternimmt, also die Reisemöglichkeit hat, die seine Landsleute nicht hatten, und dass dieses sozusagen kulminiert an einem Tag, wo nun plötzlich es zu Ende ist, auch mit den Beschränkungen für die anderen. Das heißt, eine Frage, die uns immer wieder beschäftigen wird, ist das grundsätzliche Privileg des Reisenkönnens, des in die Welt gehen Könnens, ist das etwas, was die Schriftsteller der DDR, was Sie an diesen Staat gebunden hat? Und war es ein Problem? War es ein moralisches Problem? War es ein biografisches Problem? Naja, mein emotionales Verhältnis zu dieser Grenze war eigentlich immer bestimmt von diesem Privileg und von der Tatsache, dass man... Es gab da keinen Ausweichen. Als Mensch mit einem Dienstvisum, das hatte ich, die waren zwar immer relativ kurzfristig, aber es ging immer über ein Dienstvisum. Ich hatte nie ein Privatvisum, ging man durch einen anderen Eingang am Bahnhof Friedrichstraße. Der Eingang für die Privatvisa war im Wesentlichen von Rentnern blockiert. Die standen da Schlange, also 80 Rentner, und der Dienstreisende ging da mehr oder weniger beschämt oder stolz durch den Dienstausgang. Das war das Problem. Und das habe ich eigentlich immer sehr stark empfunden. Andererseits finde ich den Umgang damit, also jetzt der Medien in Deutschland oder wo immer, mit diesem Privileg ein bisschen lächerlich. Mich erinnert das immer an, erstmal, wenn ich gesagt hätte, ich reise nicht, bevor nicht alle reisen können, hätte ich eine ganze Menge Dinge nicht schreiben können, die ich geschrieben habe, weil ich reisen konnte. Das hätte ich, und meine erste moralische Verpflichtung ist die meiner Arbeit gegenüber. Wir haben jetzt die Situation, Herr Müller, des Schriftstellers, der vom Fall der Mauer erinnert, dass er sein Flugzeug nach New York verpasste. Dahinter, und das ist ja nur eine Metapher für das dahinterstehende Problem der Privilegien, der Reiseprivilegien für Schriftsteller. Wenn man das vom Westen sich ansieht, mit einer westlichen Biografie, wird man der Sache vielleicht nicht ganz gerecht. Aber dennoch frage ich mich, und vielleicht, wenn Sie darauf ganz ehrlich antworten, wie hoch müssen wir veranschlagen bei den Produktionen in der DDR-Literatur der Privilegierten die Kategorie des schlechten Gewissens? Der schlechten Gewissens in einem Volk von Leuten, die nicht privilegiert sind, privilegiert zu sein. Naja, erstmal gibt es ja kein durch und durch privilegiertes Volk. Ne? Es gibt in jeder Bevölkerung Unterprivilegierte, und da kann man lange drüber reden. Aber der Hauptpunkt ist, was spricht eigentlich gegen ein schlechtes Gewissen als Schreibimpuls oder als ein Schreibimpuls? Das gehörte zu der Erfahrung, zu diesem Erfahrungsdruck in der DDR. Und das schlechte Gewissen schärft auch den Blick für das eigene Bewusstsein oder Gefühlsleben und auch den Blick für gesellschaftliche Strukturen. Ich habe überhaupt nichts dagegen, ein schlechtes Gewissen gehabt zu haben. Natürlich hatte man das, wenn man über diese Grenze ging, und daneben wurden die armen Rentner schikaniert. Das war unvermeidlich. Aber die andere Seite, es ist doch auch eine zwei Zitate dazu vielleicht. Es gibt in dem Eckermann, also Gespräche mit Goethe, gibt es eine merkwürdige Stelle, wo der Goethe dem Eckermann sagt, die Studenten in Jena demonstrieren, hieß das noch nicht, aber jedenfalls gab es da eine Studentenrevolte, eine kleine, und die Weber in Apolda hungern, aber ich muss die Iphigenie in Jampen setzen. Das ist die Situation eigentlich. Und der Unterschied ist vielleicht nur, dass diese Situation von Künstlern in der DDR ganz konkret lokalisiert war. Das war der einzige Unterschied. Niemand würde den Günter Grass verantwortlich machen für irgendeinen Hunger in Biafra. Aber man konnte und kann jeden DDR-Schriftsteller plötzlich verantwortlich machen für alles, was an Unrecht in der DDR passierte. Brecht zum Beispiel. Sie sind Brecht begegnet. Wir werden darauf noch ausführlicher zu sprechen kommen. War das die Begegnung Ihres Lebens? Das kann ich wirklich nicht sagen. Nee. Ich weiß nicht, ob er mich mochte oder ob ich ihn mochte. Also das ist, weiß ich nicht. Ich wollte damals, weil das Berliner Ensemble war ein Mekka natürlich für einen jungen Mann aus der Provinz, der in Berlin Fuß fassen wollte und mit Theater zu tun haben wollte. Ich habe versucht, in dieses Mekka einzudringen. Es ist mir nicht gelungen, worüber ich Jahre später sehr froh war. Aber im Moment war ich sehr enttäuscht und sehr gekränkt. Ich hatte ein Gespräch mit Brecht. Oder zwei. Das eine war sehr kurz. Da musste er gleich weg, um sich im Rundfunk eine Aufnahme von der Antigone von Orff anzuhören. Hatte also wenig Zeit. Ich war einmal in Weißensee in seinem Haus. Wenn man so jung ist, ist man frech und geht da einfach hin. Und das war gerade Abendbrotzeit, und habe ich die Weigel, glaube ich, rausgeworfen. Und dann war ich im Berliner Ensemble, habe ihm Gedichte gezeigt. Er hat die durchgeblättert und sagte, sehr interessant, und wovon leben Sie? Und ich war schon informiert darüber, dass diese Frage immer kommt. Und sagte, ja, ich dachte eigentlich, dass es am Berliner Ensemble eine Möglichkeit gäbe. Und dann sagte er, gehen Sie zu Rüdicke. Das war seine damalige Sekretärin, die ich auf Anhieb nicht ausstehen konnte und sie mich nicht. Also ich hatte keine Chance mehr. Das war eigentlich die einzige Begegnung mit ihm selbst. Dann war ich sehr oft in Proben, also ist aber was anderes. Nee, bloß was ich sagen wollte, war eigentlich, dass das schon, es ist ein Aspekt, aber es ist eine Vereinfachung. Weil als meine Eltern in die Bundesrepublik gegangen sind, 1951, bin ich sehr bewusst in der DDR geblieben. Und das war nicht wegen Brecht. Es ist ganz schwer zu begründen. Ich weiß es selbst nicht genau. Meine Mutter hat eine Begründung dafür gefunden, die ich nicht kannte. Sie hatte nicht gewusst, sagte sie, dass eine Frau von mir schwanger ist. Danach hat sie es verstanden, dass ich bleibe. Das war aber nicht der Grund. Das wäre ehrlich gesagt eher ein Grund gewesen, wegzugehen damals. Sie wissen aber den Grund nicht. Ich weiß den Grund nicht. Ich weiß nur, dass ein wirkliches Motiv in der DDR zu bleiben und mich zu identifizieren mit dieser Struktur, war sehr lange jedenfalls ein vielleicht ganz primitives Rachebedürfnis. Ich weiß, wie ich das Kriegsende erlebt habe. Das habe ich wirklich euphorischer erlebt als den Fall der Mauer. Das war ein schönes Gefühl, dass dieses System zerbricht und dass dieser Krieg verloren ist. Einfach weil das Leben in dieser Zeit, in diesem System hat meine Kindheit sehr beeinträchtigt und meine Jugend. Und ich war Outlaw. Als Sie 4 Jahre alt waren, haben Sie Ihren Vater im Konzentrationslager besucht. Ja, das war 1933. Ja, ja. Haben Sie daran eine Erinnerung? Nur eine, die ist allerdings sehr konkret. Das Lager war auf irgendeinem Plateau, das war im Erzgebirge. Und ich stand mit meiner Mutter vor dem Tor. Man durfte nicht ins Lager. Und auf der anderen Seite stand mein Vater, also der Draht dazwischen. Und ich erinnere mich nur, dass er sehr klein aussah und sehr Sträflingskleidung war ihm zu groß und er sah sehr klein aus und sehr dünn. Und neben ihm stand ein Posten mit einem dicken, freundlichen Schweinekopf und der sagte mir, dass mein Vater bald nach Hause käme. Und ich habe danach, hat mir meine Mutter erzählt, öfter im Schlaf so gefragt, warum er nicht über den Zaun springt, warum er da drin bleibt. Also das war schon eine Vatertötung, dieses Erlebnis, dass er schwach war und dass er ein Besiegter war. Und das hat sicher eine größere Rolle gespielt als Brecht. Und das ist auch natürlich DDR-Geschichte. Ja, natürlich. Und es ist noch bis zu dem Bild von den Grenzsoldaten auf der Brücke, Bahnhof Friedrichstraße, die da standen wie die SS-Leute an der Rampe. Weil das einfach die bequemste Haltung ist, wenn man lange stehen muss. Ist mir aber später erst aufgefallen. Das erste Bild war diese Parallele. Aber Sie sind über die Mauer gesprungen, anders als Ihr Vater. Ja. Kann man da von einem Triumph sprechen oder ist das zu das, glaube ich, psychologisiert? Kaum. Das war, glaube ich, kein Triumph. Als Ihr Vater aus dem Konzentrationslager entlassen wurde und zurückkam, war dann Ihr Verhältnis auf neuem Boden? War dieses Bild des gedemütigten, eingesperrten Vaters etwas, das Ihr Verhältnis beeinflusst hat? Ja, nicht nur. Die Hauptsache war, dass er war sehr lange arbeitslos, dann war zu Hause, meine Mutter hat gearbeitet. Und ich war sein einziger Gesprächspartner. Und ich habe ungeheuer viel gelernt dadurch von ihm. Und das war natürlich eine Prägung, wenn Sie wollen, für und gegen die DDR. seine Position zur Sowjetunion zum Beispiel war eher die von Kautsky. Er war Sozialdemokrat vom Ursprung her. Und es war für ihn immer klar, dass Stalin ein Verhängnis ist. Und dadurch bin ich von vornherein eigentlich als Schizophrener in die DDR gekommen. Ihr Vater gehörte ja zu den ersten überhaupt, die verhaftet worden sind. Das lag ganz schlicht daran, weil er nicht mehr in der SPD war. Er war in der SAP, die Partei von Brandt, glaube ich. Haben Sie die Erinnerung dann von Angst? Die auf jeden Fall, ja. Ja. Von ja, den dunklen Mächten? Haben Sie es verstanden, was da vor sich geht? Ja, wahrscheinlich konnte ich das gar nicht verstehen. Trotzdem gab es natürlich bis zuletzt, vielleicht bis heute, gibt es einen Reflex, der davon bestimmt ist, dass mit Uniformen Gefahr verbunden ist. Ne? Den Reflex gibt es. Ne? Und war es später dann, als Sie etwas älter waren, hat es einen politischen Inhalt für Sie? Das heißt, haben Ihre Eltern mit Ihnen geredet darüber, was das ist, der Nationalsozialismus, was das für Leute sind, die KZs bauen? Gab es da Gespräche? Das gab es immer, ja. Und das war immer so eine Situation, dass ich unterscheiden musste, was ich zu Hause sagen darf oder was zu Hause gesagt wird, von dem, was in der Schule gesprochen werden kann. Also ich habe da wirklich schon zwei Leben gehabt und zwei Biografien. Mhm. Sie haben vorhin gesagt, es war ein großer, ein tiefer Eindruck, viel größer als der Fall der Mauer natürlich, das Ende des Krieges. Haben Sie die Alliierten, also Russen, Amerikaner, Engländer, als Befreier erlebt? Und haben Sie insbesondere die Rote Armee, die ja eine besondere Ideologie aus der Befreiung machte, als Befreier erlebt? Nee, ich hatte auch gerade wieder Glück. Ich war nicht zu Hause, als die Russen kamen. Und ich war in der amerikanischen Zone, also Schwerin. Als ich nach Hause kam, waren die Orgien vorbei, gab es keine Vergewaltigungen mehr. Und es war eine ziemlich eiserne Trennung der Russen von den Deutschen, also der Besatzer von den Besetzten. Ich habe nur sehr viele Geschichten gehört dann aus der Zeit. Und da ich diese Zeit nicht erlebt habe, also die ersten Wochen, die ziemlich furchtbar waren, besonders in den nördlichen Bezirken, also in Mecklenburg, Pommern und auch Mark Brandenburg, hatte ich da eigentlich keine wirklichen Emotionen gegen die Russen. Mhm. Es ist aber auch nicht so, dass ich sie als Befreier empfinden konnte, weil mein Vater kam zurück aus der Kriegsgefangenschaft aus Frankreich und wurde Funktionär der SPD in dieser Kleinstadt in Mecklenburg und war ziemlich von Anfang an in Opposition zu der sowjetischen Besatzungspolitik und Macht und hat immer mit mir offen darüber gesprochen, über diese Probleme. Also das war schon, das heißt, wieder eine Wiederholung der alten Situation. Sie hätten ja die Chance gehabt, sich als Sieger zu fühlen, auch als eine Familie, die verfolgt war im Dritten Reich. Ja. Nun zu erleben den Moment, wo man auf der Seite der Sieger steht, das war offensichtlich nicht der Fall. Das ging nicht, nee. Die Erfahrung war also von einer Repression in die nächste Repression. Ja, ja. Natürlich war die nächste Repression viel interessanter als die erste. Weil Sie älter waren, weil Sie bewusster wahrnahmen? Erstmal das. Und weil ich natürlich infiziert war und auch durch meinen Vater. Er hat zum Beispiel, als ich, 5, 6, 7 Jahre alt war, hat er mir die Internationale vorgesungen. Und das war auch ein sehr, sehr starkes, starker Eindruck. Und dieses Programm war immer eine Möglichkeit, diese Realität zu ertragen. Und Das Verhältnis dazu war gespalten, aber das Programm war im Kopf. Mhm. Und der Widerspruch zwischen der Realität und dem Programm war auszuhalten, aber wahrscheinlich nur durch Schreiben. Wo beginnt der Moment, wo Sie sagen würden, hier habe ich geschrieben, um mich auszudrücken oder um mir etwas klarzumachen oder um etwas zu beeinflussen? Ist das nach 1945 im Augenblick dieser unklaren anarchistischen Verhältnisse oder ist es später, als sich die DDR schon abzeichnet und schließlich gegründet wird? Wo ist der Moment? Ja. Ich habe natürlich geschrieben, seit ich 10 Jahre alt war, aber das waren alles Kopien und nichts, was wirklich von mir war. Und nach dem Krieg ging das weiter. Da habe ich also ein Stück angefangen oder zu Ende geschrieben. Ich weiß nicht mehr, das ist Gott sei Dank verschwunden. So im Stil von Sartre. Und dann kam Ennui und alles Mögliche. Pirandello. Haben Sie Sartre und irgendwo aufgeführt gesehen? Oder? Aufgeführt nicht. Nee, ich habe ihn gelesen. Mhm. Also unmittelbar nach dem Krieg konnte man von überall alles lesen. Und da war ich schon privilegiert, weil mein Vater Funktionär war und er hatte Geld und es war kein Problem. Mhm. Es war ein reines Geldproblem, die Sachen zu kriegen. Aber der erste Text, der von mir ist, fällt seltsamerweise zusammen mit, vielleicht nicht unbedingt mit der Gründung, aber mit dem Jahr der Gründung der DDR, mhm. Das stimmt schon. Mhm. Davor waren das alles Versuche und in Fremdsprachen eigentlich. Mhm. Und die Sprache war da mit dem Jahr 1949. Sie haben das Jahr 1949, die Gründung der DDR, Sie waren in einem Alter, wo der Mensch, der Intellektuelle, der Schriftsteller insbesondere, am begeisterungsfähigsten vielleicht ist oder noch immer sehr begeisterungsfähig ist. Gleichzeitig waren Sie konfrontiert mit einer politischen Rhetorik, die von Neuanfang sprach, die von Bessermachen sprach, die mit einem ungeheuren Geschick ja inszenierte diesen Neuanfang. Hatten Sie damals so ein Massenerlebnis, also das Erlebnis hier der Propaganda getreu, hier ist jetzt ein Volk, das sich solidarisiert, einen neuen Weg einschlägt? Ich nenne nur sozusagen jetzt als Modell der Sprache dafür Ernst Bloch, dem Morgenrot entgegen. War das das Gefühl des 20-jährigen Heiner Müller? Das nun auch wieder nicht. Nein. War es düster? Es war vielleicht auch nicht düster, aber was mich interessierte, war immer die Diskrepanz zwischen der Realität und dem Programm. Und das war auch in den ersten Texten 1949 schon das Problem. Weil, was heute ganz grotesk klingt, so ein Gedicht, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, Bericht vom Anfang. Das war für mich so ein DDR-Programm-Gedicht, was sicher nicht Kalkül war, aber das liest sich heute so. Das wurde in der DDR nicht gedruckt, bis 1965 oder so, weil die führende Rolle der Partei nicht dargestellt ist. Wenn man das heute liest, würde man eher sagen, dass diese führende Rolle der Partei zu penetrant formuliert ist da. Das hat aber die Partei nicht gesehen. Und das war eine Chance, dass die eigentlich immer zu dumm waren, ihre Chancen zu erkennen, in der Bezug auf die Ausbeutung von Intelligenz. Mhm. Die waren so verklemmt und so verängstigt, dass man eigentlich keine Chance hat. Sobald irgendetwas an Realität auftauchte in einem Text, war der Text verdächtig. Welche Rolle spielte das Theater? Wann sind Sie mit dem Theater als Gebäude, als Institution und mit seiner Aura in Berührung gekommen? Eigentlich erst im Berliner Ensemble. So spät. Mit der Mutter Courage, sehr spät. Das erste Theater, was ich gesehen habe, war Wilhelm Tell in einer Tourneeaufführung in einem Gasthaus in Waren, in dieser Kleinstadt in Mecklenburg. Und da war ich sehr enttäuscht, da war ich 12 oder 13 oder sowas, war ich sehr enttäuscht, weil Gessler ohne Pferd kam, weil ein Pferd passte nicht auf diese Bühne da in dem Gasthaus. Und diese Enttäuschung am Theater hat sehr lange gedauert. Das nächste, was ich gesehen habe im Theater, und das klingt schon grotesk, war Tristan in Chemnitz. Da musste ich hin, ich wäre freiwillig nie dahin gegangen, weil meine Stiefschwester, die ich da gerade kennenlernte, ein Wagner-Fan war. Und dann habe ich gesehen, ein unsägliches Drama von Karl Grünberg, gespielt von einer sächsischen Laienspieltruppe. Das hieß Golden Vlies, der Stahl, furchtbares Werk. Also im Theater war überhaupt, spielte keine Rolle. Eine Rolle gespielt hat, ganz simpel, dass ich sehr früh Schiller gelesen habe und Heppel, der stand da im Bücherschrank bei meinem Vater, die beiden, und dann habe ich auch Shakespeare gelesen. Das war eigentlich, es ging über die Literatur, überhaupt nicht über das Theater.